Abend sprechen werde, ist in der Tat ein Stück, ein Ausschnitt, ein Quergang aus diesem Buch, Dissidente Partizipation, eine Diskursgeschichte des Feminismus, in dem ich mich mit der Frage beschäftigt habe, was ist eigentlich passiert, als der Feminismus oder als Feministin in die Universität hineinging, mit dem Anspruch, dort herrschaftskritisches Wissen zu produzieren und die Universität als Institution, als Organisation auch verändern zu wollen. Ja, sogar wenn man groß sprechen will, tatsächlich auch den relativ atemberaubenden Wunsch, Vorstellung hatten, die ganze Wissenschaft zu verändern. Das ist jetzt gut 30 Jahre her und in diesen 30 Jahren ist sehr viel passiert mit dem Feminismus in der Universität. Ich selber, das ist ja in der Vorrede schon deutlich geworden, bin in vielen Positionen und Rollen Teil dieses Unternehmens gewesen, als eine, die schon das Glück hatte, in den 80er Jahren im Studium bei vielen auch heute noch wichtigen Geschlechterforscherinnen studieren zu dürfen. Claudia Honegger, Christel Eckert, Sylvia Kontos, Ulrike Prokop und Ulrike Teubner und viele andere, die meinen Weg als Studentin auch sehr geprägt haben, die ich zu verdanken habe, dass ich jetzt selber hier vorne stehe, weil ich nicht weiß, ob ich ohne die Geschlechterforschung tatsächlich dann in der Wissenschaft geblieben wäre. Danach habe ich also die Seite gewechselt und präge nun dieses Unternehmen, akademischen Feminismus, Frauen- und Geschlechterforschung, Gender Studies, wie immer die Begrifflichkeiten sein mögen, selber mit und habe in meinen wissenschaftlichen Arbeiten immer auch versucht, meine eigenen Erfahrungen zu verarbeiten, jetzt nicht in so einem, ja, vielleicht auch in einem Selbsterfahrungssinne, aber immer auch in dem Versuch zu verstehen, was machen die Orte, an denen ich mich befinde, mit dem, was ich selber tue, mit dem, was ich denken kann, und in dem Fall mit dem Wissen, was ich produzieren kann. Diese Frage hat mich dann also so sehr beschäftigt, dass ich beschlossen habe, das zum Thema meiner Habilitationsschrift zu machen. Naja, nicht so ganz einfaches Unterfangen und während ich daran gearbeitet habe, habe ich oft gedacht, wie blöd kann man eigentlich nur sein. Irgendwie das, womit man selber tagtäglich beschäftigt ist, auch noch zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen und insofern kaum noch ein Außen zu haben und natürlich auch möglicherweise viele Konflikte hervorzurufen, viele Fettnäpfchen zu produzieren, wo ich oft dachte, Mensch, also wie blöd kann man sein und wie viele Fettnäpfchen kann ich mir auch selber noch aufstellen, in die ich dann irgendwie tappen muss. Aber als es fertig war, habe ich gewusst, ja, doch, es war die richtige Entscheidung, es hat sich gelohnt, mehrere Jahre meines Lebens mit dieser Frage, wie kann herrschaftskritisches, feministisches Wissen produziert werden, mich damit beschäftigt zu haben. Und daraus möchte ich euch und Ihnen heute also einen Ausschnitt vorstellen. Es wird relativ theoretisch auch genau um diese Frage gehen, wie kann man sich im Raum Universität am Ort Wissenschaft bewegen in dieser Spannung von Partizipation und Dissidenz. In den frühen 1990er Jahren ist im internationalen Diskurs der Frauen- und Geschlechterforschung ein verstärktes Bedürfnis nach Selbstvergewisserung und Standortbestimmung feststellbar. Die Rede ist von einer entsicherten Situation, von einer Krise der Kategorien und von Umbruch und Krise der Geschlechterforschung. Ambivalent bewertet werden ihre institutionellen und intellektuellen Erfolge, da diese zugleich Ausdruck ihrer Niederlagen sein. Befragt werden die Verschleifungen im normalwissenschaftlichen Betrieb, das Schicksal ihrer subversiven Ansprüche wird in Augenschein genommen, Wechselwirkungen, Risiken und Nebenwirkungen im Kontext von Disziplinen und Interdisziplinarität untersucht, mögliche oder notwendige Kurskorrekturen ausgelotet und das Terrain von Frauen-Männer-Geschlechterforschung neu vermessen. Zur Debatte steht auch, ob der Geschlechterdifferenz immer noch der Status einer Leitdifferenz zugesprochen werden kann, weshalb gelegentlich bereits danach gefragt wird, was nach der Genderforschung kommt, beziehungsweise ob diese als distinktes akademisches Unternehmen am Ende nicht sowieso unmöglich ist. Das waren jetzt mehrheitlich oder fast alles Zitate von Buchtiteln oder Texten, die sich eben dieser Frage gewidmet haben. Ungeachtet der Vielzahl dieser Art von Diagnosen und Versuchen, den State of the Art des akademisch gewordenen Feminismus zu bestimmen, so sind dennoch gerade für den akademischen Feminismus zwei Desiderate anzumerken, auf die ich in meiner heutigen Ausführung orientiert sind. Zum einen fehlen weitgehend systematische Analysen von dessen institutioneller Bedingtheit, wie auch des Wechselverhältnisses von institutionellem und intellektuellem Geschehen. Zum anderen liegen nur wenige Untersuchungen zu der Frage vor, welche Implikationen, welche Bedeutung die jeweilige gesellschaftliche und wissenschaftspolitische Konstellation für das feministische Projekt hat. Tatsächlich haben wir vom sozialen Geschehen, und das ist irgendwie erstaunlich, aber so ist es, tatsächlich haben wir vom sozialen Geschehen in der Wissenschaft und von Wissenschaft als sozialem Geschehen oft nur eine ungefähre Vorstellung. Noch deutlicher stellt sich die Situation für die Prozesse der Institutionalisierung von Frauen- und Geschlechterforschung dar. Über diese wissen wir vor allem deshalb wenig, weil sie bisher kaum systematisch untersucht wurden. Es liegt zum Beispiel keine theoriesystematisierende Historiografie feministischen Denkens im deutschsprachigen Raum vor. Auch systematische Studien zur Geschichte ihrer Akademisierung sind rar. Und auch mein Buch ist keine systematische Geschichte der Institutionalisierung, sondern eins, das erstmal versucht hat, sozusagen eine Theorieprogrammatik im Wesentlichen zu entwerfen, wie man sowas machen könnte. Macht man sich jedenfalls auf die Suche nach Untersuchungen zum Feld der Frauen- und Geschlechterforschung selbst, sowie zu ihrer Platzierung im wissenschaftlichen Feld insgesamt, so fällt vor allem auf, wie wenig neugierig Feministinnen in diesen Hinsichten bisher waren. Obwohl sich der feministische Diskurs wie keine andere Wissensformation der Aufgabe angenommen hat, danach zu fragen, aus welchen Positionen heraus Menschen Wissen produzieren und distribuieren, wie diese Position das Wissen affiziert und welcher Status diesem Wissen zukommt, ist eine Position erstaunlich wenig kritisch in den Blick genommen worden, eben die der Wissenschaftlerin, der feministischen Wissenschaftlerin selbst. Zwar liegen unzählige Studien vor, die die männliche Geschäftsordnung der Wissenschaft seziert oder deren institutionengeschichtlichen, vergeschlechtlichten Habitus, den Zusammenhang von Fachkultur und Geschlecht oder die formellen und informellen Barrieren und Blockaden, denen Wissenschaftlerinnen begegnen, analysiert haben. Der institutionelle Werdegang der Frauen- und Geschlechterforschung, ihre soziale Binnenstrukturierung, die Anerkennungs- und Verteilungskämpfe, die auf ihrem eigenen Territorium stattfinden, die, wie Bourdieu es einmal genannt hat, generell nicht für die Geschlechterforschung, die Machtbeziehungen, Herrschaftseffekte, Tyranneien und Seilschaften, die auch in ihrem eigenen Feld auftreten und anzutreffen sind, fanden bisher vergleichsweise wenig Beachtung. Auch Fragen danach, wie etwa die akademischen Strukturen und Konventionen das feministische Wissen imprägniert haben, wie die asymmetrische Geschlechterkultur, wie Ursula Müller es genannt hat, an den Hochschulen nicht nur die Karrierechancen von Wissenschaftlerinnen konfiguriert, sondern auch die Erfolgsaussichten von Frauen- und Geschlechterforschung bestimmt, oder wie gegenwärtig neue Formen von Governance in den Hochschulen, deren Transformation in unternehmerische Anstalten sowie der europaweite Studienreformprozess oder die verstärkte Nachfrage nach verwaltungsverwertbarem Genderwissen auch das feministische Wissen affizieren, sind bislang nur in Ansätzen bearbeitet worden. Und eine, die das tut, sitzt ja hier vor mir. Nun kann auch ich selbstredend heute Abend eine solch kritische Institutionalisierungsgeschichte nicht leisten. Ich möchte aber versuchen, einige hierfür relevante Aspekte zu skizzieren. Abstrakt formuliert geht es dabei darum, das Paradox zu durchdenken, dass sich selbst als kritisch, dissident oder widerständig verstehende Wissensprojekte von jenen Institutionen der Wissenschaft, von deren Praktiken und Mechanismen, von den Reproduktions- und Austauschverhältnissen, die verändert werden sollen, zugleich produziert und formiert werden. Dass dies der Fall ist, ist unstrittig und kaum der Rede wert. Allerdings, und darin steckt die Herausforderung, ist gerade die Teilhabe an jenen herrschaftsförmig verfassten Ökonomien die prekäre Voraussetzung für deren Veränderung. Auf eine kurze Formel gebracht, Partizipation bedingt Dissidenz, hegt diese jedoch zugleich ein. Und dieses Paradox habe ich versucht, in der Metapher der Umstrittenheit zu denken. Umstrittenheit verstehe ich dabei als das zentrale Merkmal von Wissen und Wissensproduktion. Wir haben es bei Wissensproduktion immer mit einem dynamischen und unabschließbaren Prozess zu tun, der widersprüchlich organisiert und von Widerständen geprägt ist, der spannungs- und konfliktgeladen verläuft. Dass wissenschaftliches Wissen umstritten ist, ist indes erklärungsbedürftig. Zwar gilt, dass dieses immer vorläufig ist, eine Überzeugung, die von Robert Merton destillierte Norm des organisierten Skeptizismus paradigmatisch zum Ausdruck bringt. Doch im Unterschied beispielsweise zu weltanschaulichem oder religiösem Wissen beansprucht wissenschaftliches Wissen einen epistemischen Sonderstatus als methodisch gesichertes Wissen, das unabhängig vom Standort und Zeitpunkt seiner Gewinnung und unabhängig von Person, Status und Geschlecht seiner Entdeckerinnen und Befürworter als universal, objektiv und der gesellschaftlichen Relativierung entzogen gilt. Dagegen argumentiert beispielsweise die sozialkonstruktivistische Wissenssoziologie, dass es sich auch beim wissenschaftlichen Wissen um lokal spezifisches, durch die Gegebenheiten vor Ort geprägtes Wissen handelt. In der Wissenschaft, so Karin Knorr-Cettina, passiert nichts epistemologisch Besonderes. Schon ein flüchtiger Blick in die Geschichte der Wissenschaft nährt diesen Zweifel am zeit- und ortlosen und damit asozialen Charakter wissenschaftlichen Wissens. Denn zunächst ist dieses Wissen sozial höchst voraussetzungsvoll. Nur unter bestimmten gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen konnte dieser Wissenstypus überhaupt entstehen. Darüber hinaus bleiben weder die Institutionen des Wissens noch das produzierte Wissen selbst über die Zeit mit sich selbst identisch. Auch Objektivität hat eine Geschichte. Gültiges Wissen ist vor allem Resultat komplexer, sozial regulierter Prozesse und nicht von ungetrübter Entdeckung. Noch die Kategorien, die unsere Weisen der Wahrnehmung und des Denkens, des Urteilens und Fühlens untermauern, so die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Deston, stellen sich als geschichtliche Schöpfungen heraus. Und wie uns Michel Foucault gelehrt hat, ist Wissen nicht nur auf vielfältige Weise verknüpft mit Macht, gibt es Wissen nie ohne Macht und Macht nicht ohne Wissen. Wissen wird vielmehr auch reguliert durch Prozeduren der Macht. Prozeduren, die als Klassifikations-, Anordnungs- und Verteilungsprinzipien wirken. Wissenschaftliche Aussagen müssen, so Foucault darüber hinaus, auch bestimmte Bedingungen erfüllen, um als wissenschaftliche Aussagen überhaupt erkannt und anerkannt zu werden. So muss der Bezug zu einer bestimmten Gegenstandsebene gewährleistet sein, es muss ein bestimmtes begriffliches oder technisches Instrumentarium zum Einsatz kommen und die Aussagen müssen sich in einen bestimmten hegemonialen theoretischen Horizont einfügen. Es muss zum Beispiel auf die Anforderung Disziplin geantwortet werden. Disziplin als das, was die Wissenschaftssoziologen die goldene Regel, das First Principle von Wissenschaft nennen. Da es, wie der Soziologe Karl Siegbert Rehberg sagt, Disziplinierung ist, verstanden als normativ geforderte Selbstbeschränkung, die allein den Aufstieg einer Wissensproduktion in den Kreis der universitär etablierten Wissenschaften ermöglicht. Also ohne Disziplin keinen Status als Wissenschaft. Wissenschaftliche Aussagen also müssen, wie gesagt, bestimmte Bedingungen erfüllen. Sie müssen sich in einen bestimmten hegemonialen theoretischen Horizont einfügen. Sie müssen die Anforderungen Disziplin bedienen. Deswegen beispielsweise das Wissen der Frauen-Geschlechterforschung seinen Referenzrahmen heute womöglich eindeutiger innerhalb des jeweiligen disziplinären Mainstream findet, als in außerhalb der Akademien produzierten feministischen Wissens. Neues Wissen muss sich zudem in einem Feld bewähren, das vorgeblich zwar den Leitbildern von Objektivität und Wahrheit folgt, das zugleich aber sozial extrem strukturiert und reguliert ist. Es muss sich in einem System durchsetzen, dessen Selbstverständnis an einer für neutral und universal gehaltenen Norm von Leistungsgerechtigkeit orientiert ist, das aber auch von einem über zugeschriebene Merkmale regulierten Ungleichheitssystem überlagert ist. Ebenso wenig wie fachliches Können allein nicht ausreicht, um innerhalb des wissenschaftlichen Feldes aufsteigen zu können, reicht es folglich nicht aus, dass ein neuer Erklärungsanspruch logisch überzeugend und triftig argumentiert ist. Was für den individuellen Erfolg von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gilt, das ist nämlich ebenso sehr wie auf Qualifikation und wissenschaftliche Produktivität auf soziale Anerkennung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft ankommt, gilt auch für die Durchsetzungschancen neuen Wissens. Feministisches Wissen muss sich zudem in Organisationen durchsetzen, die mit einer vergeschlechtlichten Geschäftsordnung der Wissenschaft, wie Friederike Hassauer es genannt hat, aufwarten können und in denen Annahmen, dass Wissenschaft eine männliche Tätigkeit und Wissenschaftler folglich Männer sind, intensiv konserviert werden. Es ist jene noch immer auf vielen Ebenen wirksame Geschäftsordnung, die eine Geschlechterordnung ist und der, wie Hassauer schreibt, in 3000 Jahren abendländischer Zunftordnung eine geschlechtsabstinente symbolische Ordnung nicht gelingen will, die nicht zuletzt auch den Möglichkeitsraum reguliert, innerhalb dessen der akademische Feminismus agieren kann. Zwar existiert, wie wir alle wissen, eine geschlechtsbezogene stabile Exklusivität der Wissenschaft heute nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass die Geschlechterordnung in der Wissenschaft verschwunden wäre. Vielmehr haben wir es mit einem komplexen Nebeneinander von Inklusion und Exklusion, von rhetorischer Präsenz und faktischer Marginalität, von Gleichheitsdiskursen und asymmetrischer Geschlechterkultur zu tun, die eine Vielfalt von Formen und Intensitäten geschlechtlicher Differenzierung und Ungleichheit erzeugen und die es ungleich komplizierter machen, widerständig oder subversiv zu agieren. Denn wo der akademische Feminismus zugleich eingemeindet und abgewertet ist, wo auch feministische Wissenschaftlerinnen akademisches Terrain und wissenschaftlichen Einfluss zu verteidigen haben, sind klare Scheidelinien zwischen uns und denen nicht mehr zu haben. Ist neben dem fortwährenden Ringen um Anerkennung und Legitimität für das feministische Wissen eben auch die Reproduktion einer asymmetrischen Struktur Teil der Interessen von Frauen- und Geschlechterforscherinnen. Neues Wissen tritt also nicht einfach auf und ist dann da. Es wird nicht entdeckt und entwickelt sich gemäß rein intellektueller, immanenter Gesetze, was immer diese sein mögen. Es ist, anders als die Legenden der Wissenschaftlerinnen über ihr Tun nahelegen, selten schlicht die geniale Idee, die herausragende wissenschaftliche Leistung, der außergewöhnliche Gedanke, die sich gleichsam wie von selbst als Resultat der außeralltäglichen intellektuellen Qualitäten einer Persönlichkeit durchsetzen. Im Gegenteil. Eine neue Idee, eine neue Wissensbehauptung setzt sich nur durch, wenn sie ein Moment in einer Kette heterogener, institutioneller und intellektueller Praktiken wird. Mit Foucault gesprochen, wenn sie Element eines Dispositivs ist. Mit Dispositiv bezeichnet Foucault ein, Zitat, entschieden heterogenes Ensemble, bestehend aus Diskursen, Institutionen, architekturalen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen. Denn nach solchen Perspektive sozusagen auf das Geschehen im Feld der Wissenschaft oder auf die Wissensproduktion rücken dann sehr profane, sehr weltliche Aktivitäten in den Blick, die wir gemeinhin nicht so unmittelbar in Zusammenhang bringen mit Wissensproduktion. Profane Aktivitäten wie die Artikulation grenzziehender Definitionen zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft, die Normierung wissenschaftlicher Kommunikation und Sprache, der staatlich forcierte Ausbau der Hochschulen oder deren Schließung bzw. Verkleinerung, die Besetzung eines Institutes, die Unterbrechung des Lehrbetriebs durch einen studentischen Streik, die Forderung nach neuen Professoren und deren Einrichtung, die Gründung eines Institutes, einer wissenschaftlichen Vereinigung oder einer wissenschaftlichen Zeitschrift, die Ausarbeitung und Umsetzung einer Studienordnung, administrative Verordnungen, die Mitarbeit in Gremien und Besetzungsverfahren, Tagungen und Kongresse und vieles mehr. All das muss man also in den Blick nehmen, wenn man untersuchen will, wie aus einem Wissen ein wissenschaftliches Wissen wird. Das sich neu artikulierende Wissen muss sich also in einer sedimentierten, disziplinären Ordnung behaupten und all diese Aktivitäten sozusagen entfalten. Es muss sich behaupten gegenüber bereits etabliertem wissenschaftlichem Wissen, welches allerdings selbst durch den neuen Wissensanspruch herausgefordert und bestritten wird. Das etablierte, das schon etablierte Wissen wird sich folglich verteidigen. Und dies geschieht womöglich am effektivsten nicht durch Ausgrenzung und verstärkte Verteidigung der eigenen Grenzen, Verweigerung von Anerkennung, obwohl auch dies probate Mittel sind, sondern womöglich vielleicht viel effektiver durch die Gewährung eines eigenen Territoriums, eines eigenen Zimmers in den Häusern des Wissens. Wie bescheiden auch immer dieses Zimmer sein mag. Sigrid Weigel hat in diesem Zusammenhang gar von Frauenforschung als Quarantänestation gesprochen. Wiederum auf eine kurze Formel gebracht, nicht repressiv und ausschließend, sondern produktiv und einschließend, setzt sich die etablierte Wissenschaft mit der feministischen Herausforderung auseinander. Das heißt, durch marginalisierende Integration und Assimilation, durch Formierung und Sozialisierung, durch Normalisierung und Disziplinierung der neuen Akteurinnen und des neuen Wissens. Umstritten ist neues Wissen aber noch in einer weiteren signifikanten Hinsicht. Das neue Wissensprojekt ist und wird nicht nur von außen angefochten. Es betritt die Arena der Wissenschaft nicht als kohärente, bereits in sich verfestigte, stabile Formation. Wie jedes wissenschaftliche Wissen ist auch dieses Wissen Ergebnis einer Geschichte von Kämpfen und Konflikten. Einer Geschichte von Kämpfen und Konflikten um widerstreitende Konzepte und Organisationsprinzipien, über adäquate Repräsentationen und Erklärungen, um angemessene Namen und Taxonomien, spezialisierte Territorien und Geltungsansprüche, um Anerkennung und Reputation, Autorisierung und Wahrheit, um Relevanz und Objektivität, Prestige und Ressourcen, um Distinktion und Anhängerschaften. Und mit dieser sozusagen bisschen Tour de Force durch die theoretische Rahmung komme ich zurück zu den Diagnosen und Versuchen der Standortbestimmung des gegenwärtigen sozusagen Standes von Frauen- und Geschlechterforschung, Konstellationen und Konjunkturen. Diese eingangs zitierten Diagnosen des intellektuellen und institutionellen State of the Art der Frauen- und Geschlechterforschung sind eingelassen in eine äußerst heterogene und widersprüchlich gefügte diskursive, politische und institutionelle Konstellation. Diskursiv ist diese gegenwärtig einerseits bestimmt von einem Phänomen, das im englischsprachigen Raum seit langem unter dem Namen False Feminist Death Syndrome bekannt ist. Also die Bekundung sozusagen des Todes des Feminismus. Nämlich Feminismus, in diesem Fall den Feminismus der zweiten Welle, als überholtes, erbärmliches Auslaufmodell der Geschichte darzustellen, um die Gerechtigkeitsanliegen von Frauen abzuwehren. Flankiert werden jene offen antifeministischen und oft ebenso misogynen wie homophoben Tiraden von subkutaneren Versuchen, den nicht nur gefühlten Erosionen im Geschlechterverhältnis durch den Griff in das Arsenal des biologisch fundierten Determinismus Herr zu werden. Und das können wir ja medial nahezu jede Woche, zum Beispiel im Spiegel immer im Wechsel, sozusagen gibt es mal ein Heft, was irgendwie ein bisschen profeministisch ist und zwei Wochen später gibt es dann eins, was die neuesten Erkenntnisse aus der Hirnforschung oder so bekundet, dass es doch alles unhintergehbar zweigeschlechtig ist. Während indes in diesen sozusagen biologisch fundierten Argumentationen offensive Infragestellungen von Geschlechtergerechtigkeit in der Regel vermieden werden, wird zugleich die Unhintergehbarkeit eben wie von wie auch immer natürlichen Geschlechterdifferenzen hervorgehoben. Allerdings verzichten auch diese biologisierenden Argumentationen in der Regel mit dem Hinweis, dass Feminismus hinsichtlich der Veränderbarkeit von Geschlechtsidentitäten irrte, nicht darauf, diesen in seine historischen Schranken zu weisen. Also da ist es dann eben immer der Gestus von, jetzt hat aber die Wissenschaft eindeutig festgestellt, dass der Feminismus an diesem Punkt, Gleichstellung ist ja okay, aber an diesem Punkt hat er einfach Unrecht gehabt, Geschlecht ist, wie es ist. Gilt hier die Verona-Maxime, dass am besten fährt, wer sich von Feminismus distanziert, so eignen sich andererseits aber auch nicht, heute nicht wenige, Feminismus zu reklamieren. Hier wartet der Chor feministischer Stimmen mit mehreren Tonlagen auf, die indes, so unterschiedlich sie auf den ersten Blick scheinen mögen, die Reformulierung von Feminismus als Projekt der Förderung weiblicher Eliten im Namen von Geschlechtergerechtigkeit eint. Fassadenfeminismus hat Heil Österreich das jetzt vor wenigen Tagen in der Taz genannt. Diese ambivalente Position von Feminismus, als überholt zu gelten und zugleich erfolgreich gewesen zu sein, beschreibt die britische Kulturwissenschaftlerin Angela McGorby als eine, die sich durch eine eigentümliche Koexistenz zweier sich scheinbar widersprechender Phänomene auszeichnet. Einerseits würde Feminismus als politische Bewegung von Frauen und als kritisches Erkenntnisprojekt vehement zurückgewiesen, geschmäht, ja geradezu gehasst. Andererseits seien die feministischen Themen und Anliegen Teil historischer Wirklichkeit, Teil des sogenannten gesunden Menschenverstandes geworden. Der Preis, sagt McGorby, den Feminismus dafür entrichte, politisch und institutionell berücksichtigt zu werden, sei daher zugleich als historisch überholt positioniert zu werden. Damit dem Feminismus Rechnung getragen werden kann, muss er als bereits verstorben betrachtet werden. Dass Feminismus tatsächlich Teil historischer Realität geworden ist, Element institutioneller Vorgaben und damit politisches Handeln strukturierend, zeigt sich an einer Vielzahl von Entwicklungen und Phänomenen. Die Verstaatlichung von Frauenpolitik seit den 1980er Jahren, eine Fülle von Gesetzen und Verordnungen, die die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel haben, eine international stetig wachsende Zahl von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die mit der Durchsetzung von Frauenrechten befasst sind, supranationale und nationale Politiken des Gender Mainstreaming sind dafür wohl die herausragendsten Beispiele. Auch wissenschaftspolitisch gilt in mehreren Hinsichten, dass Feminismus politisch im Gewand von Geschlechtergerechtigkeit, inhaltlich im Gewand von Genderkompetenz, zumindest rhetorisch Teil historischer Wirklichkeit geworden ist. Davon zeugt beispielsweise das von der deutschen Bundesregierung geförderte, regelmäßig verliehene Total Equality Prädikat, mit dem neben Unternehmen auch Hochschulen ausgezeichnet werden, die sich besonders um Gleichstellung bemühen. Neben strukturell ansetzenden Gleichstellungsbestrebungen und der Entwicklung von personalpolitischen Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in wissenschaftlichen Positionen geht es hier im Zuge der Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes zunehmend auch um die Berücksichtigung sogenannter genderrelevanter Aspekte in Forschung und Lehre, wobei das wirklich ein absolutes Plastikwort ist und ich persönlich es kaum mehr hören kann, wenn der Gender-Aspekt mal wieder gefordert wird. Dieser rhetorischen Modernisierung, wie Angelika Wetterer es genannt hat, steht allerdings entgegen, was Sigrid Weigel schon 1999 präzise als Dialektik von Ausschluss, Separierung und Integration beschrieb und damit an eine Diagnose erinnerte, die die Theresa Woppe wiederum 10 Jahre zuvor, 1988, gestellt hatte. Dass sich nämlich seit Beginn der Förderung von Frauenforschung an der Universität die Handlungsspielräume für eben diese Forschung wie für die Wissenschaftlerin verschlechtert hätten. Seitdem es, so lautete das schon damals eher nüchterne Fazit von Theresa Wobbe, ein institutionell zugelassenes Wissen über den marginalisierten Status von Frauen gäbe, radikalisiere sich die Funktionsweise dieser Marginalisierung. Denn heute, also 1988, würde der Ausschluss im Unterschied zu den 1920er und 50er Jahren, als die Frauen zwar formal zugelassen, faktisch jedoch weiterhin exkludiert waren, im Wissen um die ungleichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern in der akademischen Institution organisiert. Was wäre, fragt Wobbe daher abschließend in ihrem Resümee von 1988, wenn sich herausstellt, dass die Frauenforschung zu einer Chiffre für die Zugangssperren von Frauen in die akademischen Institutionen geworden ist. Und 20 Jahre nach dieser Diagnose und Wobbes rhetorischer Frage ist die Lage des akademisch gewordenen Feminismus noch deutlich komplizierter. Einer beispiellosen Erfolgsbilanz, deren Habenseite etwa in Deutschland mehr als 100 Professuren mit einer Denomination für Frauen- und Geschlechterforschung, etliche grundständige und Aufbaustudiengänge sowie Graduiertenkollegs, einen ausdifferenzierten Publikations- und Tagungsmarkt verbuchen kann, steht im Soll ein fortwährender Kampf um akademische Anerkennung gegenüber, um Sicherung des institutionell bereits Erreichten sowie der Verbrauch der Visionen, wie es Kimmels Göckel geschrieben hat, im Prozess der Institutionalisierung, in dessen Verlauf Frauen- und Geschlechterforschung eine Karriereschiene wie alle anderen geworden sei. Pessimistisch betrachtet könnte man also argumentieren, dass Feminismus zwar in der Institution angekommen ist, er dafür allerdings den Preis der Normalisierung zur Normalwissenschaft gezahlt hat, so Barbara Holland-Kunz. Mehr noch, folgt man der Argumentation von Wobbe, so ist die Institutionalisierung von Frauen- und Geschlechterforschung womöglich sogar eine konfliktentschärfende Antwort der Institution auf die Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe von Frauen an Wissenschaft gewesen. Das heißt, Frauen wurde ein eingehegtes Territorium zur Verfügung gestellt, während sie zugleich weiterhin von der gleichberechtigten Teilhabe am Ganzen der Wissenschaft ausgeschlossen sind. Die gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Konstellationen und Kräfteverhältnisse, innerhalb derer der akademisch gewordene Feminismus heute agiert und agieren kann, sind also höchst widersprüchlich ineinander gefügt und sie zeitigen ambivalente Effekte. Und das ist jetzt ja wirklich nur eine sehr, sehr grobe Skizze und auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was man da in den Blick nehmen müsste. Das historische Verblassen von Feminismus und die mehr oder weniger subtilen Umschriften seiner Geschichte, die Versuche, ihn im Zeichen des freien Marktes als Projekt einer selbsternannten F-Klasse zu reartikulieren und nicht zuletzt die Bestrebungen, ihn im Verbund mit aktuellen Bestimmungen von Gender als Schlüsselqualifikation sowie des insbesondere eben im Zuge von Gender Mainstreaming gestiegenen Bedarfs nach verwaltungsverwertbarem, im Effekt Zweigeschlechtlichkeit reifizierendem Geschlechterwissen partiell akademisch einzugemeinden. Dies findet zudem statt in einem gesellschaftlichen Kontext, in der die Universität der Zukunft an Konzepten ausgerichtet wird, die mit dem Begriff der unternehmerischen Hochschule präzise umschrieben sind und die im Wesentlichen die Inkorporierung ökonomisch-technologischer Interessen sowie die Restrukturierung der Hochschulen gemäß neuer, managerial gedachter Regulierungsmodelle umfasst. In einem Kontext darüber hinaus, in dem Wissen mehr denn je als Ware verstanden wird, die den üblichen Marktzyklen und ihren beschleunigten Verfallszeiten anzupassen ist, in der eine akademische Innovation die nächste jagt, in dem die Wissensproduktion orientiert wird an imaginärer werdenden Vorstellungen der Bedürfnisse des Marktes, die die Grundlage für die einzig noch legitime Rationalität im globalisierten Kapitalismus abzugeben scheint. Und ich glaube, das gilt auch nach der Finanzkrise immer noch. Und in der folglich die vorrangige Aufgabe der Wissenschaftlerinnen immer mehr die ist, Wissen zu managen, es marktgerecht aufzubereiten und an die mehr oder minder konsumwillige Kundschaft zu bringen. Angesichts solcher Dynamiken und Konstellationen und im angesprochenen Kontext einer revisionistischen bzw. post- und oft auch antifeministischen Konstellation, in der Feminismus Teil der realen Gegebenheiten und geschmäht ist, in der er sowohl karikiert als auch als neobürgerliches Eliteprojekt reklamiert wird, in der Frauen- und Geschlechterforschung als Aushängeschild für wissenschaftliche Exzellenz fungieren und zugleich als zu politisiert und damit unwissenschaftlich abgewertet werden kann, scheint es mithin mehr als an der Zeit, die intellektuelle und institutionelle Verfasstheit des akademischen Feminismus in Augenschein zu nehmen. Es gilt, sowohl die Veränderungen zu untersuchen, die dieser im Verlauf seiner rund 30-jährigen Geschichte erfahren hat, als auch danach zu fragen, welche Aufgabe er heute wahrnehmen kann und soll. Und dies scheint umso bedeutsamer, als es heute vielerorts der akademische Feminismus ist, der Feminismus überhaupt eine Gestalt verleiht und damit einen Feminismus repräsentiert, der als Teil einer gesellschaftlich mächtigen Institution relativ, wenn nicht absolut unabhängig von einer sozialen Bewegung zu existieren scheint. Ein Feminismus zudem, der in dieser Gestalt womöglich kaum noch von jenem neobürgerlichen Projekt der Reformulierung von Feminismus als Eliteprojekt zu unterscheiden ist. Und insofern die akademischen Einrichtungen Frauen- und Geschlechterforschung ermöglicht und zugleich um- und begrenzt haben. Insofern jeder Ort, dessen Regeln und Routinen Spuren in dem dort produzierten Wissen hinterlässt, können wir uns darüber hinaus nicht darauf verlassen, dass die relative Fremdheit feministischer Wissenschaftlerinnen als Neuankömmlingen in der institutionengeschichtlich männlich kodierten Welt der Wissenschaft eine hinreichende Quelle der kritischen Distanzierung von den Selbstverständlichkeiten der akademischen Lebenswelt ist. Zudem ist die Welt der Wissenschaft, wie wir wissen, nicht nur männlich kodiert, wodurch Wissenschaftlerinnen gewissermaßen über einen historisch gewachsenen, natürlichen Reflexionsvorteil jenen berühmten Scharfblick der Ausgeschlossenen, wie Bourdieu es genannt hat, verfügen würden. Im Gegenteil, die Welt der Wissenschaft ist nicht zuletzt auch imprägniert von heteronormativ und rassistisch chiffrierten Verhältnissen, die über Autorität und Autorisierung mit entscheiden. Wissenschaft ist eben wie jeder soziale Kosmos ein Ort von Kämpfen. Und an diesen Kämpfen nehmen auch Frauen und Geschlechterforscherinnen als Akteure mit je eigenen Interessen teil. Aus einer Position der Marginalität kann folglich nicht umstandslos auf widerständige Erkenntnis oder gar emanzipatorische Praxis geschlossen werden. Das politische Projekt der Herrschaftsabsage, ein Begriff von Christina Thoma-Rohr, übersetzt sich nicht zwingend in ein Projekt kritischer Wissenschaft. Ebenso wenig schließt das intellektuelle Projekt einer kritischen Theorie notwendig eine institutionelle Praxis ein, in der Marginalisierung und Segregierung, Normalisierung und Disziplinierung keine Rolle spielen. Tatsächlich kann die Positionierung an den Grenzen gerade hegemoniale Anordnung von Zentrum und Peripherie bestätigen oder neu installieren, statt sie wirkungsvoll zu unterlaufen. Ebenso kann die wie auch immer bescheidene Integration in abgelagerte herrschaftliche Strukturen kritische Potenziale erschöpfen und gegen kulturelle Kräfte binden. Es kann beispielsweise dazu führen, dass das neue Wissensprojekt selbst Gatekeeping-Funktionen gegenüber anderen intellektuellen Innovationen und Kritikansprüchen übernimmt. Wenn also auch kritische Wissensprojekte und kritische Praxen von historisch gegebenen institutionellen Bedingungen zwar nicht absolut determiniert, so doch konfiguriert und begrenzt sind, sind auch kritische Projekte beständig der Gefahr ausgesetzt, fremde Zwecke zu erfüllen und so eine andere als die intendierte oder auch gewünschte Form und Richtung anzunehmen. Emanzipatorische Praxis, so Edith Kirsch-Auwerter schon 1996, kann dann unfreiwillig affirmativ werden und selbst widerständige Repräsentationen können noch ausgrenzende, hegemoniale Instrumente sein. Wir können also aus kritischen Wissensprojekten niemals vollständig und ausschließlich kritische Projekte machen. Sie werden immer auch regulierende Projekte sein. Denn die Stellung im Feld, von der aus wir agieren können, bewegt und disponiert uns dazu, wie Bourdieu sagt, die von der Logik des Feldes aus gesehen relevanten Unterscheidungen zu treffen. Das heißt beispielsweise, dass ein feministischer Text, der zwar inhaltlich innovativ ist, womöglich das feministische Denken wesentlich bereichert oder bereichert hat, aber gängige akademische Konventionen nicht erfüllt, heute zumindest kaum noch eine Chance hat, in einer Zeitschrift der Frauen- und Geschlechterforschung publiziert zu werden. Es heißt beispielsweise, dass feministische Wissenschaftlerinnen mittlerweile primär für andere Wissenschaftlerinnen und nicht für ein außerakademisches feministisches Publikum schreiben. Doch bevor ich jetzt vollkommen in die pessimistische Schleife abdrifte, gehen wir jetzt nochmal ein paar Schritte zurück und versuchen das Ganze nochmal von einer positiveren Seite zu sehen. Impliziert also die Rede von herrschaftlichen Einrichtungen, dass akademische Organisationen tatsächlich als stahlharte Gehäuse im weberschen Sinne zu verstehen sind. Also macht die Institution mit dem Feminismus, was er will und nicht, was wir wollen. Also stahlharte Gehäuse im weberschen Sinne, das heißt als Einrichtungen, in denen nicht anders gehandelt werden kann, als es die Organisation vorgibt. Akademische Organisationen mögen zwar extrem vermachtete Räume sein, die Handlungsmöglichkeiten einschränken und den Individuen ihre Logik zu oktroyieren suchen. Gleichwohl funktionieren sie, bildlich gesprochen, nicht stahlhart. Das heißt, sie ermöglichen auch, andere Zwecke zu verfolgen als jene, die der Institution eigen sind. Ich will also das Verhältnis von Dissidenz und Partizipation noch einmal aufnehmen. Wie kann das Spiel der Kräfte, das Verhältnis von Freiheit und Zwang, von positioniert werden und sich frei im Spiel bewegen, von Kritik und Regulierung, von Transformation und Reproduktion, von feministischer Intervention in Wissenschaft und den herrschaftlichen Transformationen von Feminismus gedacht werden? Ausgangspunkt für diese Fragen ist das Argument, dass Wissensbehauptung, wie wir eingangs schon gesehen haben, ihre Geltung sozialen Durchsetzungsstrategien verdanken. Wissenschaft machen ist, mit anderen Worten, konzertiertes Handeln. Damit ist nicht nur die unauflösliche Verbindung zwischen Macht und Kooperation angesprochen, dass wir also immer auf andere angewiesen sind, um etwas in die Tat umzusetzen, sondern vor allem, dass es sich dabei um ein kontingentes Geschehen handelt. Denn insofern zur Realisierung eines Vorhabens immer die Kooperation anderer nötig ist, ist niemals völlig absehbar, welche Richtung das eigene Unterfangen nehmen wird. Das ist der undramatische Hintergrund für die These, dass die Absicht, machtempfindliches Wissen produzieren zu wollen, lediglich eine notwendige, keinesfalls aber zureichende Bedingung ist für das Projekt, anderes, besseres Wissen zu produzieren. Denn Absichten sind erstens niemals ausreichend und zweitens niemals immun gegenüber den gesellschaftlichen Strukturen, Prozessen und Institutionen, in denen sie artikuliert werden. Diese verhalten sich niemals neutral gegenüber den innerhalb ihrer Grenzen gesetzten Zielen. Anders gesagt, zwar entsteht erst durch die Initiative Einzelner oder einer Gruppe etwas Neues, aber es ist von Anfang an nicht souveräne Aktivität. Es findet in einer schon existierenden sozialen Welt statt. Das, was durch Handeln entsteht, wird in jene vorgefundene Welt hineingesetzt und ist bereits im Moment seines Erscheinens auf vielfältige Weise von dieser Welt organisiert. Zwar mögen Einzelne etwas Neues beginnen, dauerhaft realisiert werden kann es jedoch nur in Bezug auf die Welt und damit Einwirkung der individuellen wie institutionellen anderen und innerhalb bereits gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse, institutioneller Ordnung und sozialer Grammatiken. Menschen sind zudem in ihrem Tun immer routinisiert und kreativ zugleich. Sie agieren habitualisiert, geschult, etwa im Sinne der Aneignung von Einstellungen oder dass sie sich als genuiner Teil eines sozialen Gebildes, einer Nation, eines Staates, einer sozialen Bewegung, der Wissenschaft wahrnehmen und insofern sie die Rationalität dieses Gebildes als gegebene und zu reproduzierende hinnehmen. Sie handeln aber auch kreativ, insofern sie fähig sind, von vorgegebenen Wegen abzuweichen, immer wieder neu anzufangen und zwischen Optionen zu wählen. Sie können auch stillgestellte Möglichkeiten wieder aktivieren und habitualisierte Routinen schlicht nicht mehr bedienen und somit Institutionen und deren Rituale und Routinen auch sterben lassen. Insofern Institutionen, und das gilt auch für die Institution Wissenschaft, also weder als stahlharte Gehäuse noch als stets das gleiche Produkt ausspuckende Apparate verstanden werden sollten, sie aber auch nicht allein als ermöglichende Struktur begriffen werden können, die gegenüber den Absichten und Zielen ihrer Mitglieder neutral bleibt, wie können wir dann das komplizierte Verhältnis von Ermöglichung und Beschränkung verstehen? Die Einsichten der Kulturanthropologin Mary Douglas in die Denk- und Funktionsweise von Institutionen helfen hier weiter. damit Institutionen, so Douglas Ausgangspunkt, überhaupt funktionieren, bedarf es nicht nur plausibler kognitiver Klassifikation und beständiger sozialer Interaktion, die diese Klassifikationen aufrechterhalten. Institutionen funktionieren erst, so Douglas, wenn ein drittes tragendes Moment hinzukommt. Wenn nämlich die moralische Energie der Mitglieder in den Dienst der Institutionen gestellt wird. Und dies bewerkstelligen Institutionen, wie Douglas ausführt, indem Institutionen sich unseres Denkens bemächtigen. Sie schreibt, Institutionen steuern das individuelle Gedächtnis und lenken unsere Wahrnehmung in Bahnen, die mit den von ihnen autorisierten Beziehungen verträglich sind. Sie fixieren Prozesse, die im Wesen nach dynamisch sind, sie verbergen ihren Einfluss und sie reizen unsere Emotionen zu einem standardisierten Angriff auf standardisierte Fragen. Man füge all dem noch hinzu, dass sie sich mit einer Aura der Richtigkeit umgeben und ihr Netz wechselseitiger Stützung durch unser gesamtes Informationssystem ziehen. Da ist es kein Wunder, wenn sie uns in den Bann ihrer narzisstischen Nabelschau ziehen. Jedes Problem, über das wir nachzudenken versuchen, verwandeln sie, also die Institutionen, automatisch in ihr eigenes Organisationsproblem. Die Lösungen, die sie anbieten, stammen ausschließlich aus dem beschränkten Bereich ihrer Erfahrung. Falls die Institution sich auf Partizipation stützt, wird sie uns antworten, mehr Partizipation. Falls sie auf Autorität basiert, wird sie immer nur antworten, mehr Autorität. Institutionen haben die Megalomanie von Computern, deren gesamte Weltsicht auf ihr Programm beschränkt ist. Zitat Ende. Douglas Ausführungen legen zunächst eine eher pessimistische Bewertung der Chance nahe, innerhalb von Institutionen transformativ zu agieren. Denn ihre Sicht scheint das Bild des Apparates zu bestärken. Institutionen steuern Gedächtnis, sie fixieren Prozesse, sie restringieren Handlungsoptionen, funktionieren megalomanisch. Doch Douglas legt unseren Blick nicht nur auf das, was Institutionen tun oder wie sie denken, beziehungsweise wie sie das, was ihre Mitglieder tun oder denken, strukturieren und in Dienst nehmen. Vielmehr nimmt sie eine Verschiebung vor. Nicht nur handeln die Mitglieder in Institutionen, nur deshalb überdauern diese. Institutionen werden in Douglas Ausführungen vielmehr sichtbar als soziale Einheiten, die nicht einfach da sind, sondern von ihren Mitgliedern reproduziert werden müssen, damit sie da sind. Zwar gelingt es der Institution, die moralische Energie ihrer Mitglieder im Sinne der eigenen Reproduktion zu nutzen. Damit ist diese aber zugleich abhängig davon, dass wir unser Denken, unsere moralische Energie in ihren Dienst stellen. Zwar bilden Institutionen, Traditionen und Routinen kognitive, normative und regulative Verständigungen aus, die die in ihnen möglichen Handlungen begrenzen, die steuert, was erinnert und was vergessen wird. Zwar haben Institutionen die Tendenz, sich gegen ihre Mitglieder zu verselbstständigen, doch, so Douglas entschieden, Institutionen können keine Ziele verfolgen. Nur Individuen können Absichten verfolgen, bewusst planen und Strategien entwerfen. Mit Douglas gewinnen wir also eine Perspektive auf Institutionen, mit der diese wesentlich anders, denn als mechanische, immer das gleiche Produkt hervorbringende Apparate begriffen werden können. Mit einem Begriff von Foucault können wir sie jetzt als bereits strukturierte und ihrerseits strukturierende Möglichkeitsfelder beschreiben, in denen gehandelt werden kann und gehandelt werden muss. Das Konzept des Möglichkeitsfeldes ermöglicht es, das Verhältnis von Kritik und Regulierung, Transformation und Reproduktion soziologisch entlastet jenseits fundamentaler Oppositionen von Kritik oder Regulierung zu denken und fundiert damit trotz oder gerade wegen Douglas' Einsicht, dass Institutionen, die auf Partizipation gründen, immer mehr Partizipation fordern, den Gedanken, dass Dissidenz Partizipation zur Voraussetzung hat. Wissenschaft also ein feministisches Möglichkeitsfeld. Der Begriff des Möglichkeitsfelds taucht im Kontext von Foucaults letzter Phase der Entwicklung einer Analytik der Macht auf. Die dieser Analytik von Beginn an inhärente Idee der Relationalität von Macht wird hier von Foucault um eine weitere Dimension ergänzt. Foucault denkt Macht generell als dynamisches Spiel nicht zentralistischer Kräfte, als zufälliges Spiel der Herrschaftsbeziehungen. Die historisch dominanten Formen erlangen nach in dieser Sicht ihre Hegemonie nicht durch meisterhafte Planung oder per Dekret, sondern durch in sehr verstreuten Lokalitäten stattfindende, nicht koordinierte, vielfältige Prozesse unterschiedlichster Herkunft durch Regulierung und Normalisierung noch der geringfügigsten und banalsten Momente sowie vor allem durch Techniken der Gouvernementalität. Diese Techniken umfassen dabei nicht nur die mehr oder minder institutionell organisierte Ausübung von Macht über Individuen und Kollektive, sondern vor allem die Fähigkeit, den Rahmen zu setzen, innerhalb dessen Individuen sich verhalten und handeln. Foucault konzipiert Macht folglich als ein Verhältnis zwischen Handlungsweisen. Handeln auf ein Handeln, auf mögliche oder wirkliche, künftige oder gegenwärtige Handlungen. Machtausübung besteht in diesem Modell im Führen der Führungen und in der Schaffung von Wahrscheinlichkeit. Innerhalb eines Möglichkeitsfeldes können daher zwar mehrere Führungen, mehrere Reaktionen und verschiedene Verhaltensweisen statthaben, da wir es mit einem stets offenen Feld von Möglichkeiten zu tun haben. Allerdings sind nicht alle Verhaltensweisen aufgrund einer gegebenen Rationalitätsordnung gleich wahrscheinlich. Nur bestimmte Verhaltensweisen gelten innerhalb eines Feldes als rational, andere erscheinen dagegen als irrational. Rationalität bezeichnet folglich weniger Vernunft als die innerhalb einer bestimmten Rationalitätsordnung intelligiblen historischen Praktiken. Institutionen sind nun durch eine solche Rationalitätsordnung strukturiert und sie nutzen diese, um das Handeln ihrer Mitglieder zu regulieren. Sie geben Regeln und Routinen vor, sie regieren, indem sie das Handeln der Akteurinnen strukturieren, indem sie deren Führungen führen. Und hier erkennen wir Douglas' Gedanke der Wirkungsweise von Institutionen wieder, dass sie nämlich auf der Basis der moralischen Energie ihrer Mitglieder funktionieren. Durch diese Regeln und Routinen wird Handeln erst sinnvoll. Bestimmte Handlungsweisen werden nahegelegt und andere Handlungen unwahrscheinlich im Sinne von nicht rational gemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier singen würde, das wäre eine im Rahmen eines akademischen Vortrags weniger rationale Handlung als eben zu sprechen. Sinnvoll ist es dann zum Beispiel, sich an eingeführte, disziplinär abgesicherte Standards wissenschaftlichen Schreibens zu halten, statt nach neuen oder akademisch nicht mehr gebräuchlichen Ausdrucksweisen zu suchen. Das ist ein Beispiel. Handeln ist also immer schon organisierte Aktivität. Und dies gilt auch für das Handeln in der Institution Wissenschaft. Bourdieu spricht hier von der Eigengesetzlichkeit des wissenschaftlichen Feldes, in dem zwar die krassesten Zwänge der normalen Welt aufgehoben seien, es aber der Entstehungsort Ort einer neuen Form von Notwendigkeit oder Zwang sei. Die logischen Zwänge, sagt Bourdieu, nehmen hier die Form von sozialen Zwängen an. Sie sind in den Köpfen vorhanden, nämlich in Form der Dispositionen, die man in den Disziplinen der Scientific Community erwirbt. Sie sind aber auch in der Objektivität des wissenschaftlichen Felds vorhanden, nämlich in Form von Institutionen wie den Verfahren zur Regelung von Diskussionen, Widerlegung, Dialog, vor allem aber vielleicht in Form der positiven oder negativen Sanktionen, mit denen das Feld die individuelle Produktion belegt. Doch denken wir das wissenschaftliche Feld als dynamisches Möglichkeitsfeld im Foucault'schen Sinne, als ein Feld, in dem mehrere Führungen, mehrere Reaktionen und verschiedene Verhaltensweisen statthaben können, bedeutet das auch, dass wir so, aber auch anders handeln können. Dass wir mit den normativen und regulativen Anforderungen, mit denen wir institutionell konfrontiert werden und uns konfrontieren, streiten können, wir uns ihnen widersetzen, sie aushandeln und passend machen können. Neue Repräsentationen vermögen auch neue Aktionsräume zu erschließen. Wo verschiedene Interessen am Werk sind, ist es möglich, das Spektrum der Handlungen und Optionen zu erweitern. Umso mehr gilt es, aus der Einsicht Nutzen zu ziehen, dass die von den institutionellen Diskursen und Praktiken ausgehenden Anrufungen in bestimmte Positionen mit dem, was wir daraus machen, niemals identisch sind. Wir können sie ins Leere laufen lassen oder sie neu hervorbringen. Die Natur sozialer Ordnungen ist Kontingenz. Ordnungen können folglich jederzeit durch eine neue Anordnung der Verhaltensweisen in Frage gestellt werden. Und dafür kann es die verschiedensten Gründe geben. Neue Gelegenheiten tun sich auf, neue Fähigkeiten ermöglichen die Mobilisierung neuer Ressourcen. Dadurch entsteht eine neue Definition von Wirklichkeit, die es erlaubt, ein neues Kräfteverhältnis aufzubauen, ein neues Spiel ins Leben zu rufen. Denn die, wenn auch marginale Zugehörigkeit zu einem Feld, impliziert, so Bourdieu und Vacan, per Definition die Fähigkeit, in diesem Feld etwas zu bewirken. Müssen wir dabei allerdings, dass die Möglichkeit, ein neues Spiel ins Leben zu rufen, die Möglichkeit der Umarbeitung eines Feldes durch strukturelle Zwänge begrenzt und von der Struktur der objektiven Beziehung zwischen den Akteuren bestimmt ist. Diese Struktur legt fest, was wir tun können und was nicht. Sie ist selbst aber wiederum definiert durch die jeweils augenblickliche Verteilung wissenschaftlichen Kapitals. Es ist demnach die Verfügung über das in einem Feld relevante Kapital, das über die Chance entscheidet, dem eigenen Wissensanspruch zur Geltung zu verhelfen und die intellektuellen wie institutionellen akademischen Strukturen zu verändern. Das darüber entscheidet, wer sich Gehör verschaffen und eine Äußerung produzieren kann, die als zum Feld gehörig wahrgenommen werden kann. Gerade deshalb aber können paradoxerweise gerade neue oder marginalisierte Akteurinnen, die noch über wenig Kapital verfügen, womöglich weniger unabhängig von den Bedingungen und Beziehungen, die sie vorfinden, agieren, als bereits etablierte Akteure, die über ein gewichtigeres Portfolio verfügen. Wir haben es also, und damit komme ich zum Schluss, keineswegs mit Prozessen zu tun, denen die neu ins Feld des wissenschaftlichen Wissens eintretenden feministischen Akteurinnen und das neu produzierte Wissen ungeschützt, gleichsam als Opfer der Umstände ausgeliefert sind, auch wenn deren Handlungsmöglichkeiten strukturell eingeschränkt und in vielerlei Hinsichten bereits vorgezeichnet sind. Auch feministische Wissenschaftlerinnen assimilierten und assimilieren sich nicht passiv an das sie umgebende neue Umfeld. Eigene Ansprüche, Visionen und Ideale werden nicht umstandslos aufgegeben. Vielmehr prägten und prägen sie ihrerseits das neue Umfeld. Sie produzieren neues Wissen und ordnen existierendes Wissen anders. Sie schaffen neue institutionelle Orte und Netzwerke, entwerfen neue Sichtweisen von Welt. Die internationale Existenz von Frauen- und Geschlechterforschung ist dafür ein untrüglicher Beleg. Feministinnen wissen also sehr wohl, die akademischen Regeln ebenso wie akademische und nicht-akademische Ressourcen zu nutzen, um ihr Anliegen in die Tat umzusetzen und dessen Geltung durchzusetzen. Das zur Verfügung stehende Ensemble institutioneller und intellektueller akademischer Praktiken nutzend, gelingt es ihnen im wissenschaftlichen Feld eine neue Kräftekonstellation ins Leben zu rufen und zumindest partiell Legitimität für ihr Anliegen und ihr Wissen zu erzeugen, einen Feminist Turn zu initiieren. Damit aber etablieren sie sich auch als machtvolle Akteurinnen, die nicht nur das Feld des bereits existierenden Wissens feministisch neu zu ordnen und neue Teilungen hervorzubringen wissen, sondern auch als welche, die ihrerseits akademisches Terrain zu verteidigen haben und so selbst zu Akteurinnen der Reproduktion der Institution werden. Wenn sie sich beispielsweise gegenüber neuen Kritikansprüchen wie der queeren oder postkolonialen Kritik gegenüber positionieren müssen und dafür nicht selten auf jene herrschaftlichen Mechanismen zurückgreifen, deren Kritik und Transformation zum Kern des eigenen Projektes gehört. Der Feminist Turn der Akademie, mit anderen Worten, ist ohne einen Academic Turn des Feminismus nicht zu haben. Und wenn das gilt, wenn Kritik und Regulierung zwar spannungsreich, gleichwohl intim miteinander verkoppelt sind, wenn kein gesicherter Index existiert für die Grenze zwischen Veränderung und Anpassung, gilt es umso mehr, die nicht selbst geschaffenen Umstände und Bedingungen, unter denen wir handeln, das heißt Wissen produzieren, distribuieren und konsumieren, fortwährend kritisch zu untersuchen. Denn die Anstrengung, so genau wie möglich zu bestimmen, wessen und welches Handeln unter welchen Umständen ermöglicht oder beschränkt wird, ist eine unabdingbare Aufgabe, um der selbstgestellten Aufgabe eines herrschaftstransformierenden Wissensprojektes gerecht werden zu können. Darum will ich aufpassen.